Erster David zählte seine Soldaten. Er wählte Anführer für Gruppen von 1000 und 100. Zweiter David teilte das Heer in drei Teile. Job, Abishai und Itte führten sie. David wollte mitgehen. Dritter, die Soldaten sagten, geh nicht mit. Du bist so wichtig wie 10.000 von uns. Vierter, der König sagte, ich tue, was ihr für gut haltet. Er stand am Tor. Das Heer zog aus. Fünfter, David gab den Anführern einen Befehl. Er sagte, seid vorsichtig mit dem jungen Absalom. Sechster, die Soldaten zogen in den Kampf gegen Israel. Die Schlacht war im Wald Mahanaim. Siebter, Davids Männer besiegten das Heer von Israel. 20.000 Männer starben an diesem Tag. Achter, der Kampf war im ganzen Land. Der Wald tötete mehr Menschen als das Schwert. Neunter, Absalom traf auf Davids Soldaten. Er ritt auf einem Maultier. Sein Kopf blieb hängen. Zehnter, ein Mann sah das. Er berichtete es Job. Er sah Absalom am Baum. Elfter, Job fragte, warum hast du ihn nicht getötet? Ich hätte dir Silber gegeben. Zwölfter, der Mann sagte, ich würde den Sohn des Königs nicht verletzen. David verbot es. 13. Der König erfährt alles. Ich wollte nicht gegen seinen Befehl handeln. 14. Job sagte, ich warte nicht. Er nahm drei Speere. Er stach sie in Absaloms Brust. 15. 10 junge Männer kamen herbei. Sie töteten Absalom ganz. 16. Job blies in die Trompete. Die Soldaten hörten auf. Job hielt sie zurück. 17. Sie warfen Absalom in ein Loch. Sie legten viele Steine darauf. Die Israeliten flohen. 18. Absalom baute früher ein Denkmal für sich. Er hatte keinen Sohn. 19. Ahimaaz wollte zum König laufen. Er wollte die Nachricht vom Sieg bringen. 20. Job sagte, heute bringst du keine Nachricht. Der Sohn des Königs ist tot. 21. Job sagte zu einem Mann, berichte dem König alles. Der Mann lief los. 22. Ahimaaz fragte Job noch einmal. Er wollte auch laufen. Job fragte nach dem Grund. 23. Ahimaaz wollte unbedingt laufen. Job sagte, lauf. Ahimaaz war schneller als der andere Mann. 24. David saß zwischen den Toren. Ein Wächter ging auf das Dach. 25. Der Wächter rief dem König zu. Der König sagte, ein einzelner Mann bringt gute Nachrichten. 26. Der Wächter sah einen zweiten Mann laufen. Der König sagte, er bringt gute Nachrichten. 27. Der Wächter erkannte Ahimaaz am Laufen. Der König sagte, er ist ein guter Mann. 28. Ahimaaz rief, Friede. Er verbeugte sich. Er dankte Gott für den Sieg. 29. Der König fragte nach Absalom. Ahimaaz sagte, er sah viel Unruhe. 30. Der König sagte, stell dich hierher. Ahimaaz blieb dort stehen. 31. Gute Nachricht für den König. Gott hat dir heute gegen alle Feinde geholfen. 32. Der König fragte nach Absalom. Der Mann sagte, mögen alle deine Feinde so enden.